und es erbaute sich eine über 2 Meter große Gestalt. Er näherte sich bedrohlich dem Kästchen. Mit jedem Schritt hinterließ er eine Fußspur aus Feuer. Sein Maul schnappte wie eine Beißzange. Erst beiße ich deine Finger ab und dann stecke ich sie dir in die Ohren, bis dein Kopf platzt. Vor dem Salzkreis stoppte der Feuerteufel. Er konnte den Salzkreis nicht überwinden. Kristalle lenken Licht und Energien ab. Salz besteht aus vielen kleinen Kristallen, die den gleichen Zweck erfüllen. Der Salzkreis war ein Schutzring. Das wird ja auf Dauer nichts nützen. Irgendwann wird es regnen und das Salz wird sich auflösen. Und dann bist du dran, Vizio. Nun brach die Erde auf und es entstanden tiefe Feuerschluchten. Das Kästchen stand im Salzkreis sicher wie auf einer Insel. Wir kommen alle in die Hölle. Beruhigt euch, das ist alles nur Illusion, nicht real. Vor dem Kästchen stapfte der Feuerteufel auf und ab. Sing in rain. Felicio griff Madame Flammen und stellte sie vor den Spiegel und dann entzündete er Schwefel.